Genau, die Paulusgemeinde. Der Klaus-Günther Pacher, der ist auch bei uns auf der Glauco, spricht dort auch. Ja, wir freuen uns für dich, Hannes. Und ja, ich freue mich besonders, dass du jetzt auch eine Arbeit hast. Das wusste ich noch gar nicht. Montag geht's los. Ich danke Gott noch eben und dann steigen wir in die Predigt ein. Ja, Herr, und danke, dass du Menschen nachgehst, dass du Menschen ja, aus dem Schlamassel hinausholst, hinausziehst und dass du mitleiden kannst, dass du für uns da bist. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt uns alle anrührst, uns offene Herzen schenkst für dein Wort, damit wir verstehen, wie wichtig das ist, auf unsere Freunde zuzugehen und uns wirklich für sie zu interessieren. Danke dafür. Amen. Sonntagmorgen, du fährst mit dem Zug Richtung Hamburg, die Passagiere sitzen still da, manche lesen Zeitung, andere sind in Gedanken verloren, einige halten die Augen geschlossen und ruhen sich aus. Es ist eine ruhige und friedliche Atmosphäre. Buchholz, Klecken, Hittfeld. In Harburg steigt dann ein Mann mit seinen Kindern ein. Die Kleinen sind laut und ungestüm, die ganze Stimmung ändert sich abrupt. Die Kinder werfen Sachen hin und her und zerren sogar an den Zeitungen anderer Fahrgäste herum. Die friedliche Atmosphäre ist von einem Moment auf den anderen völlig verändert. Schwierig, denkst du. Der Mann setzt sich neben dich und macht die Augen zu. Er nimmt die Situation offenbar überhaupt nicht zur Kenntnis. Die Kinder werden immer ungestümer. Menschen regen sich auf, die friedliche Atmosphäre ist plötzlich weg und du merkst auch bei dir, wie so langsam der Puls steigt und du dich aufregst. Und irgendwann platzt dir der Kragen und du sagst, hey, können Sie nicht mal auf Ihre Kinder aufpassen? Sie stören. Der Mann hebt die Augen, als ob er sich zum ersten Mal der Situation bewusst wird und sagt leise, oh, Sie haben recht. Ich sollte etwas dagegen tun. Wissen Sie, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo die Kinder ihre Mutter vor einer Stunde, wo die Mutter ihrer Kinder gerade vor einer Stunde gestorben ist. Ich weiß überhaupt nicht, was ich denken soll. Und die Kinder haben vermutlich auch keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollen. Von einem Moment auf den anderen ist die Situation eine ganz andere. Weil du plötzlich verstanden hast, was dahinter steht. Du hast eine Information bekommen und von einer Sekunde auf die andere hast du ein ganz anderes Bild. Interesse zeigen. Wissen, was im Leben des anderen passiert. Das kann dich zu einem erbarmungsvollen Menschen machen. Nicht wissen kann dich zu einem harten Menschen machen. Verständnis weckt Erbarmen. Verständnis ist der Boden, wo sich Leute öffnen. Erbarmen brauchst du dann, wenn du dich echt für eine andere Person interessierst. Wir sind jetzt im vierten Teil unserer Kampagne Leben für unsere Freunde. Und ich mag hier einfach betonen, es geht immer um Menschen. Es geht hier um keine Kampagne und um irgendwas, was wir machen müssen. Es geht um Menschen. Menschen mit ihrer eigenen Geschichte, Menschen mit ihren Erfahrungen, Menschen mit ihrem eigenen Rucksack. Am ersten Sonntag haben wir gehört, ich verbreite die gute Nachricht von Jesus Christus aus Überzeugung, weil wir glauben, dass Jesus die beste Adresse ist zum Leben und zum Sterben. Zum Sterben, das glauben ganz viele, aber zum Leben. Am zweiten Sonntag hieß es so, wie du bist. Du musst dich nicht verbiegen, du darfst so sein, wie du bist. Das Evangelium so weitergeben, wie du bist. Und letzten Sonntag, ich gebe die gute Nachricht weiter, indem ich mich investiere. Wir dürfen in Menschen investieren. Nicht ins Projekt, wo irgendwann was rauskommen muss. Vielmehr habt ihr ein Bild von einem Gärtner, der sich um seine Pflanzen sorgt, der täglich gießt, der möchte, dass es seinen Pflanzen gut geht. So ist Gott. Der hofft, dass Wachstum und Frucht darin entsteht. Heute, ich verbreite die gute Nachricht von Christus, weil ich mich für Menschen wirklich interessiere. Kann man sich fragen, braucht es den Wert? Ist es überhaupt notwendig, darüber was zu sagen? Dass wir uns echt für Menschen interessieren? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was mich an Jesus Christus immer wieder erstaunt und begeistert, ist, dass er sich für mich persönlich interessiert. Ich denke manchmal, also Jesus hatte bestimmt genug zu tun. Also es gibt so viele Menschen auf dieser Erde, aber ich bin ihm wichtig. Er interessiert sich für mich. Bei Jesus bin ich kein Unbekannter. Bei Jesus bin ich niemand, der eine bestimmte Performance bringen muss. Ich bin ihm einfach wichtig, nicht egal. Und du auch nicht. Er weiß, wie es dir geht. Heute Morgen. Was dich umtreibt oder was dich beschäftigt. Was dir Sorgen und Angst macht. Was dich freut. Vielleicht auch, was dich anfechtet. Ich habe auch eine Woche hinter mir, die sehr voll war. Nicht immer einfach, die verschiedensten Situationen. Und bin jetzt froh, dass die Woche rum ist, aber ich weiß, Jesus ist da und bei mir und kann mitleiden. Und ich habe uns ein Wort mitgebracht. Daniel, mach mal einen weiter. Noch einen. Noch einen. Da ist es. Hebräer 4, Vers 15 bis 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Hohen Priester heißt einer, der zwischen Gott und dem Menschen vermittelt. Einer, der mitfühlt und versteht. Und er hatte früher auch die Aufgabe, Opfer zu bringen, damit die Menschen vor Gott wieder gerecht wurden oder anerkannt wurden. Hatte im Grunde die Aufgabe, Menschen mit Gott, mit Jesus zu verbinden. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Ich weiß nicht, was deine Schwäche im Moment ist, was dich umtreibt. Wo du vielleicht Schwachheit hast, wo du auf die Nase gefallen bist oder wo du einfach mal verbal daneben gelangt hast. Oder vielleicht ist es irgendwo auch einfach nicht aufgegangen, so wie du das gedacht hast. Vielleicht haderst du auch im Augenblick. Aber wir haben einen, der mitleiden kann. Vielleicht bist du enttäuscht über dich selber, vielleicht angefochten oder fühlst dich alleine und unverstanden. Aber da heißt es einer, der uns versteht, der dich in deiner Situation begreift, der genau weiß, wie es dir geht. Denn wenn wir weiterlesen, heißt da ja, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Weißt du, was das heißt? Da gibt es einen, der steigt auf meine niedrige Ebene und sagt, hey Wolfgang, ich verstehe dich. Der verbindet sich mit unserer Herausforderung und sagt, ich kann nachvollziehen, wie es dir geht. Ich habe verstanden, was dich treibt. Ich habe begriffen, dass du gefallen bist und warum du gefallen bist. Doch ohne Sünde. Er ist standhaft geblieben. Er ist nicht gefallen. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit uns. Ich habe einfach den Eindruck, euch, jeden persönlich, von Jesus, also in Jesu Namen zu fragen, wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Was treibt dich um? Was beschäftigt dich? Weil es Jesus interessiert. Spürst du Anfechtung, Schwachheit heute Morgen? Vielleicht eine schwierige Situation, wo du kämpfst, weil du krank bist, eine Diagnose bekommen hast oder eine große Herausforderung steht vor dir? Vielleicht auch Spannungen, aber vielleicht auch Freude. Und es gelingt, es läuft. Oder Selbstanklage und Versagen. Meine Frage ist, was machst du damit, mit dieser Emotion? Was machst du mit deinen ganzen Gefühlen oder mit deinen Fragen? Der Vers geht ja weiter. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Wir dürfen mit freiem Mut zum Thron der Gnade kommen, mit freiem Mut und Freiheit dorthin, wo Jesus ist, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Boah. Das ist im Grunde eine aktive Handlung. Ich darf aufstehen und zu Jesus gehen und sagen, da bin ich. Mit all meinen Gefühlen, mit all meinem Unverstand, mit meinem Versagen, mit allem dem, was ich nicht auf die Reihe bekomme. Und Jesus sagt, ich habe da was für dich. Ich gebe dir meine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit heißt mein Erbarmen, mein Verständnis, meine Liebe für dich. Vielleicht bist du herausgefordert mit einem Kind deiner Familie und Jesus sagt zu dir, ich trete zu dir mit meinem Erbarmen, mit meiner Barmherzigkeit für dich, weil ich mitempfinden kann, weil ich mitleiden kann. Und dann sagt er noch, und Gnade ist auch noch da für dich. Gnade heißt, es ist gut. Ich bin gekommen, um dir zu vergeben. Ich bin gekommen, um dir Hoffnung zu geben. Ich möchte uns einen kleinen Augenblick der Stille geben, wo jeder von uns sich mit dieser Frage beschäftigt. Wie geht es dir? Wo Jesus dir sagt, ich habe dich heute hierher gebracht, um einen Moment mit dir zusammen zu sein, ganz exklusiv. Zwar sitzen wir hier zusammen, aber ganz exklusiv mit Jesus alleine. In diesem Moment einfach mit der Frage beschäftigen, wie geht es dir? Ich gebe uns da einfach eine Minute. Ja, Jesus, so sind wir vor dir. Und es tut einfach gut, bei dir zu sein. Das ist ein großes Vorrecht, zu dir zu kommen. Und du sagst, hey, es ist gut. Ich habe Erbarmen mit dir. Mit deiner Situation. Ich verstehe dich. Danke, Jesus, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Und dass sie auch heute gilt. Dass du sagst, ich möchte dich beschenken und mit Erbarmen und Gnade ausstatten. Danke, dass dein Opfer am Kreuz ausreicht, Jesus. Dass wir nicht in Scham versinken müssen, wenn wir versagt haben, sondern zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Danke, dass du mitleiden kannst mit uns, Herr. Amen. Er interessiert sich für uns und wir haben gesagt, wir geben die gute Nachricht von Jesus weiter, indem wir uns wirklich für Menschen interessieren. Dieter hat letzten Sonntag darüber gesprochen, investieren hast du darüber gesprochen, dass sich Jesus für uns investiert oder für investiert hat, damit wir erlöst sind. Und das wollen wir weitergeben. Wir wollen uns in Menschen investieren. Interesse zeigen und investieren liegt ganz dicht zusammen. Und wenn wir von irgendjemandem lernen können, wie echtes Interesse für Menschen aussieht, dann ist es Jesus. Wie Jesus sich für Menschen interessiert hat. Wir wollen das heute Morgen lernen. Wie machen wir das und wie können wir von ihm lernen? Und da habe ich uns das Wort, was Grundlage ist, mitgebracht aus Matthäus 9, Vers 9 bis 13. Das ist im Grunde kurz nachdem Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat, hat noch andere Menschen geheilt, war im Grunde zu Hause in seiner Stadt dort, wo er wohnte. Und da heißt es ab Vers 9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Die Bibel ist voller Details, die wir so schnell überlesen. Lass uns mal sehen, was da wirklich steht. Da steht, Jesus hat einen Menschen gesehen. Das heißt nicht, er hat da die Massen gesehen, die da am Zoll rumgesessen oder gestanden haben. Nein, er hat einen Menschen gesehen. Jesus geht es immer um den einzelnen Menschen. Und er kannte ihn sogar mit Namen. Denn er hat den Matthäus gesehen. Und wisst ihr, was Jesus macht? Er hat den Menschen angesehen. Und wer von Jesus angesehen wird, der ist eine angesehene Person. Darum bist du von Gott eine angesehene Person, weil er dich ansieht. Und er sieht ihn konkret am Zollhaus sitzen, nicht irgendwo. Und ich weiß nicht, was Jesus alles in Matthäus gesehen hat und was da passiert ist, aber irgendwie muss da ja ein Funke übergesprungen sein. Irgendwas ist da gewesen, dass Jesus genau ihn da gesehen hat und ihn angeredet hat und hat gesagt, folge mir. Und das ist für mich immer wieder erstaunlich gewesen, dass der Matthäus dann direkt aufgestanden ist und gesagt, alles klar, ich folge dir. Aber das gibt es wohl tatsächlich, dass Menschen von Jesus, dass Jesus in das Leben von Menschen kommt, dass sie angesprochen werden, dass sie ihm folgen. In aller Regel ist es aber ein Prozess, der viele Sachen oder viele Lebensinhalte beinhaltet. Wir haben einiges gehört und das alles dazugehört. Und irgendwann ist dann vielleicht der Punkt, wo wir Jesus nachfolgen. Die Situation von Matthäus war ja folgende. Er war Zöllner. Und ja, ein Zöllner hat damals sein Geld, ich sag mal, mehr auf kriminelle Art gemacht. Also das waren nicht die angesehensten Leute. Wenn du Freund von einem Zöllner warst, dann hast du ganz normal deinen Zoll bezahlt. Und wenn du kein Freund vom Zöllner warst, dann hast du wahrscheinlich etwas mehr bezahlt. Jeder wusste im Grunde, dass die ihre Geschäfte nicht so super gemacht haben. Und Jesus kommt dorthin und sagt, ich sehe in dir einen ganz anderen. Folge mir nach. Möglicherweise hat Matthäus gemerkt, Jesus sieht nicht sofort auf sein Versagen, sondern er sieht mich als Mensch. Mich als jemanden, der Sorgen und Angst hat. Freude und Leid. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, was passiert ist. Und er stand auf und folgte ihm. Offensichtlich hat Jesus ihn so angerührt, dass er aufgestanden ist und ihm nachgefolgt ist. Und die Geschichte geht weiter. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause. Das heißt, Jesus ist dann bei Matthäus zu Hause. Und das ist auch sehr typisch, finde ich, für Jesus. Jesus sagt, Matthäus, zeig mir, wo du wohnst. Wo lebst du? Was beschäftigt dich? Zeig mir, was dich umtreibt. Zeig mir, in welchem Umfeld du lebst. Ich will's wissen. Und er ist mit ihm. Und wenn man im Orient Gast war, dann hat man gelegen. Also andere Übersetzungen sagen, die haben zu Tisch gelegen. Das klingt eigentlich sehr gemütlich. Also ich habe das so noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ich weiß nicht, was da so passiert ist, aber sie haben offensichtlich Zeit gehabt, Stunden miteinander. Und wenn ich mir das so vorstelle, dass sie den ganzen Abend miteinander geredet haben, dann wird Jesus nicht bei einer Olive und einem Glas Wein stehen geblieben sein. Dann wird es auch in die Tiefe gegangen sein. Möglicherweise hat Jesus gefragt, Matthäus, erzähl mir mal von deinen Tiefpunkten in deinem Leben. Matthäus, was macht dich aus? Ja, sagt Matthäus, ich bin Zöllner. Nein, sagt Jesus, das reicht mir nicht. Ich will mehr wissen von dir. Wer bist du? Wie kommt es, dass du Zöllner geworden bist? Was macht dich denn wirklich aus? Matthäus, erzähl mir mal von deinen Wunden in deinem Leben. Keiner hat ein Leben, wo es keine Wunden gibt. Keiner hat ein Leben, wo immer alles super happy einfach ist. Vielleicht hat Jesus aber auch gefragt, Matthäus, wo stehst denn du auf deiner geistlichen Reise? Wo stehst du auf deiner Reise mit Gott, dem Vater? Wir wissen es nicht, aber ich denke, Jesus ist in die Tiefe vorgedrungen. Und es geht hier auch weiter. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder, saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Was für eine Gemeinschaft. Matthäus hat ein offenes Haus gehabt und es ist interessant, dass geschrieben steht, Zöllner und Sünder. Eigentlich kann man diese beiden Wörter austauschen. Wer einen Zöllner gesehen hat, der hat einen Sünder gesehen. Nicht jeder Sünder ist ein Zöllner, aber letztlich wusste jeder ganz klar, die haben es verbockt. Und Jesus mittendrin. Jesus hat offensichtlich keine Berührungsängste gehabt. Nicht gedacht, oh, da werde ich dreckig. Oder das könnte ansteckend sein. Wenn ich mit denen zusammen bin, könnte ich ja krank werden. Sondern Jesus hat sich, glaube ich, pudelwohl gefühlt dort. War am richtigen Ort. Hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Und hat Fragen gestellt. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Was Jesus da gemacht hat, ist absolut neu. Das war man nicht gewohnt in der frommen Elite. Die fromme Elite hat gesagt, wir müssen uns abgrenzen. Wir müssen Mauern bauen. Mauern, nicht Brücken. Wir müssen uns abgrenzen, weil wir könnten ja angesteckt werden. Wir könnten ja auch krank werden. Und Jesus sieht das völlig anders. Jesus sagt, ich bin ein gesunder Apfel und ich gehe zu den Kranken und die werden gesund. Das war das Bild, was Jesus immer wieder hat. Und er geht zu ihnen und die fromme Elite macht Stunk. Das ist übrigens heute oft ganz genauso. Wenn man sich als Gemeinde aufmacht mit einem evangelistischen Ziel, dann sind es nicht die Menschen, die noch nicht bekehrt sind, die da den Widerstand haben, sondern meistens kommt es dann von der frommen Elite. Warum jetzt das wieder und warum den Auftrag wieder so wichtig nehmen und warum evangelistisch sein? Da kann man eigentlich nur sagen, weil Gott jeden Menschen liebt, weil das wichtig ist. Gott ist jeder Mensch wichtig. Und Jesus lässt sich hier auch nicht beeindrucken, überhaupt nicht. Er hat nicht das Gefühl, alle Kritiker zufriedenstellen zu müssen. Er geht einfach seinen Weg, weil Matthäus ihm wichtig ist. Als Jesus das hörte, sprach er die starken Bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Er spricht so zu den Anwesenden, aber auch die fromme Elite. Und die fromme Elite versteht es so, dass die Zöllner und Sünder krank sind und sie selbst zu den Starken gehören. Aber im Grunde, glaube ich, hat Jesus allen den Spiegel vorgehalten und gesagt, seid ihr wirklich so gesund? Seid ihr so gut, dass ihr keinen Arzt braucht, der sich um eure Verletzungen, um eure Wunden, um eure Schuld kümmert? Könnt ihr das wirklich selber und wollt ihr das selber? Krank sein. Eigentlich ist krank sein nur eine Sache der Diagnose. Ein Arzt hat mal gesagt, praktisch ist jeder Mann, der im hohen Alter stirbt, hat eigentlich Prostatakrebs. Man hat es nur in vielen Fällen überhaupt nicht rausgefunden. Könnte es sein, dass wir alle krank sind, zu einem gewissen Teil, aber manchmal so tun, als wären wir es nicht? Brauchen wir den Arzt Jesus nicht alle? Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich Jesus als Arzt habe, dass ich mit meinen Grenzen, mit meiner Schwäche, mit meinem Versagen zu Jesus gehen kann. Bist du wirklich so gesund, dass du Jesus weglassen kannst? Dass du sagst, ich brauche ihn nicht, ich schaffe das schon alleine? Geht aber hin und lernt, was es heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Auf Deutsch heißt das, vergesst alles Opfer. Was mir gefällt, ist eure Barmherzigkeit, euer Mitleid, euer Erbarmen. Das ist das, was ich bei euch suche. Du und ich, wir brauchen Gottes Barmherzigkeit. Und das ist auch ein Schlüssel zu den Personen. Einer barmherzigen Person öffnest du dein Herz. Einer unbarmherzigen Person wirst du niemals dein Herz öffnen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern und Nachfolgern, seid barmherzig. Ich habe mich gefragt, ist das das Markenzeichen unserer Gemeinde? Barmherzigkeit, Erbarmen, Miteinander und darüber hinaus? Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Was heißt denn das? Das heißt, Gott vergibt alles. Er schenkt allen Menschen hundertprozentig eine neue Chance. Immer wieder. Er schenkt seine Barmherzigkeit jedem, der ihn darum bittet. Und seien wir mal ehrlich, für Gott ist das kein Problem. Für uns schon manchmal. Dann denken wir, was, der? Schon wieder? Das geht doch nicht. Der soll doch erstmal beweisen, dass er Gnade verdient. So ein Quatsch. Gnade kannst du dir nicht verdienen. Gnade bekommst du geschenkt. Drei Sachen, die wir aus der Geschichte lernen wollen. Wir sind hier in der Kampagne Leben für unsere Freunde. Wie können wir die gute Nachricht weitergeben? Ein Bild, was mich begeistert, ist, das ist eigentlich wie ein Auftrag, Brückenbauer sein. Also Brücken zu bauen. Also wir sind nicht dazu, da Grenzen zu ziehen, sondern Brücken zu bauen. Das ist halt ein riesiger Unterschied. Drei praktische Schritte, wie du zu einem Brückenbauer werden kannst. Interessiere dich für Menschen heißt erstens Menschen ansehen. Ansehen braucht Zeit. Du musst stehen bleiben. Du musst wahrnehmen, wie es dem anderen geht. Du musst dich ein Stück weit in seine Lage versetzen. Leute, und wir sind manchmal so beschäftigt, dass wir genau das nicht machen. Nicht stehen bleiben, uns nicht die Zeit nehmen. Wir hetzen durch den Alltag. Und wenn wir dann mal Zeit haben, dann gibt es dann so ein kleines Gerät, das liegt da unten, ja? So ein Handy. Ja? Das ist mittlerweile nicht mehr nur Segen. Ich finde das toll, das Ding. Aber ich merke auch, dass es uns an ganz vielen Stellen einfach hindert. Geh mal im Zug rumgucken oder im Café oder über die Straße. Eine Studie unter Geschäftsleuten hat ergeben, dass, oder die wurden gefragt, wie viel Prozent der Geschäftsleute nutzen ihr Handy beim Kundengespräch? 0%. Wie viel Prozent dieser Geschäftsleute, der gleichen Geschäftsleute, nutzen ihr Handy beim Mitarbeitergespräch? 45%. 45%. Wir sind da nicht anders. Wir brauchen da nicht urteilen drüber. Schaut mal jeder auf sich selber. Und lasst uns das einfach mal vornehmen. Wenn wir Menschen ansehen und wir Zeit für sie investieren sollen, leg das Handy einfach mal weg. Ganz bewusst. Oder ausschalten. Oder in die Tasche. Ich versuche das jeden Tag zu lernen. Und ich ignoriere das einfach. Das Ding vibriert immer. Aber ich kann das mittlerweile einigermaßen, dass es dann mich nicht stört. Aber ich merke, dass das Handy, was bei mir in der Hosentasche vibriert, bei meinem Gegenüber schon was auslöst. Weg damit. Dass wir Zeit haben, uns auf Fragen zu konzentrieren. Matthäus, wer bist du? Was bewegt dich? Was beschäftigt dich? Es gibt eine Indianerweisheit, die heißt: Urteile nie über einen anderen Menschen, bevor du nicht einen Mond lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Sind wir eigentlich wieder am Anfang der Predigt? Zu verstehen, was dahinter steht. Ansehen heißt, ich lasse mich auf den anderen ein. Kostet Zeit und kostet auch viel emotionale Kraft. Neulich im Büro habe ich während des Gesprächs, also während so einem dienstlichen Gespräch, so eine kurze Bemerkung zwischendurch gehört, so, falls ich nicht mehr wiederkomme. Das war nur so ein Sekundenbruchteil und dann ging das so weiter. Und dann muss man sich direkt fragen, oh, was war das? Gehe ich jetzt drauf ein oder gehe ich nicht drauf ein? Und ja, ich habe dann danach kurz gefragt, hör mal, dir geht's wohl nicht so gut, ne? Und dann hat sie angefangen zu erzählen, dass sie ins Krankenhaus muss, so eine Herzuntersuchung und so weiter. Und viele, viele Umstände. Echte Wertschätzung heißt, ich sehe dich an, ich nehme dich wahr. Zieh für einen Augenblick lang mal die Schuhe deines Nächsten an. Dann spürst du so ein bisschen den Druck vielleicht, den er hat. Oder du fängst an zu spüren, wie es dem anderen geht. Du nimmst dir die Zeit dazu, du lässt dich darauf ein. Was war in der letzten Woche bei ihm? Ich finde das Bild auch sehr, also das kann man eigentlich weiter ausführen. Ne? Wenn ich als Mann versuche, einen Frauenschuh anzuziehen, dann werde ich auch ein paar Sachen spüren, aber das wird schwieriger sein. Ich glaube, dass ein Mann besser verstehen kann und eine Frau, aber das heißt nicht, dass wir das nicht machen sollen. Aber da steckt eine ganze Menge drin. Wie toll ist das zu verstehen, wenn jemand versteht, wie es dir geht? Wenn einer einen Moment lang mitempfindet, ein Stück weit in deinen Schuhen läuft. Und dabei lass auch besser die Socken an. Geht nicht bis zum Letzten, einfach zeigt das und nehmt das Bild einfach so mit, das ist ganz wichtig. Mitfühlen heißt, in den Schuhen des anderen stehen heißt, ich komme zu dir in deine Welt, ich lasse mich auf dich ein. Es entsteht auch eine Verbindung. Du wirst tiefer mit dem anderen verbunden sein. Empathie. Empathie ist etwas anderes wie Sympathie. Empathie heißt, ich steige zu dir runter ins Loch, ich komme zu dir. Übrigens sind die besten Heiler die, die selber verletzt worden sind. Menschen, die mich am besten verstehen können, sind die Menschen, die da schon durch so eine ähnliche Situation gegangen sind. Die es nachempfinden können. Ansehen hat auch was mit Mitempfinden und Nachempfinden zu tun. Und dann brauchst du Erbarmen. Ein Herz von Barmherzigkeit. Dann heißt es nämlich nicht, die Frau soll doch nicht so tun oder der Junge soll sich nicht so verhalten. Nein, dann kommst du auf seine Ebene. Dann verstehst du ihn. Ein Stück in den Schuhen des anderen gehen und die eigenen Socken tragen. Das ist der erste Schritt, sich für Menschen zu interessieren, so wie Jesus es tat. Menschen ansehen. Sich wirklich für Menschen interessieren heißt zweitens Anteil nehmen, Fragen stellen, Anteil geben. Ich möchte uns, auch wenn es jetzt zeitlich noch vielleicht einen Rahmen sprengt, aber das bin ich nicht alleine schuld, ein Beispiel geben vom Reto Pelli. Reto Pelli ist der Kreator sozusagen, der die Kampagne hier ins Leben gerufen hat und aufgeschrieben hat und anderen zur Verfügung gestellt hat. Das ist ein Pastor aus einer Schweizer Gemeinde. Der hat Kontakt mit einem muslimischen Freund gehabt und hat nach seiner Geschichte gefragt. Er hat gesagt, erzähl mir von deiner Geschichte, ich möchte dich kennenlernen. Und der hat dann erzählt, was er erlebt hat in diesem muslimischen Land. Dass er mit einem Freund einen Lastwagen repariert hat, zur Gebetszeit. Und dann kamen extremistische Muslime und kamen und fragten, warum betet ihr nicht? Es ist Gebetszeit. Der Lastwagenfahrer hat gesagt, weil der LKW kaputt ist. Die haben ihn auf der Stelle erschossen. Ihn haben sie mitgenommen in ein muslimisches KZ. Und dort musste er sich dreimal am Tag nackt ausziehen und unter Maschinengewehrgewalt beten. Jetzt stell dir vor, du triffst so einen Menschen, kennst die Geschichte nicht und sagst, du musst nur beten, wenn du Gott kennenlernen willst. Zum Glück kannte er seine Geschichte, konnte ihn verstehen und auf seine Ebene runtergehen und sagen, hey, es tut mir so leid, was du erlebt hast. Es ist anders. Man muss nicht beten und man darf beten und mein Gott ist anders und ich kann dir von meinem Gott erzählen. Heute, wenn sie sich treffen, beten sie auch zusammen. Aber versteht ihr, wie brutal wäre es gewesen, wenn man das nicht wusste und einfach so drauf zugeht? Wenn Christen kommen und sagen, du musst nur das und das tun, ich habe eine Lösung für dich und verstehen nicht, was eigentlich hinter der Geschichte steht. Es ist so wichtig, das zu hinterfragen. Deswegen ist es so ein wichtiger Wert, sich für Menschen echt zu interessieren. Eine gute Frage ist auch, erzähl mir von deiner geistlichen Reise. Erzähl mir von deinem Erlebnis. Wer ist Gott in deinem Leben? Du wirst staunen, was Menschen dir manchmal erzählen. Vielleicht erzählen sie manchmal, sie hätten intellektuelle Probleme. Also sie würden gerne an Gott glauben, aber sie verstehen das und das nicht. Wie gut, wenn sie das erzählen. Dann kann man auch ganz anders auf sie eingehen. Wie gut, wenn ich darum weiß. Manchmal sind es auch Verletzungen. Und nur wenn du die Geschichte kennst, kannst du darauf eingehen und echt Anteil nehmen. Und auch Anteil geben. Ich glaube, dass wir uns auch manchmal viel verletzlicher machen müssen. Auch von uns erzählen müssen. Zweitens, sich echt für Menschen interessieren heißt Anteil nehmen. Drittens, sich echt interessieren bewirkt Barmherzigkeit. Geht aber hin und lernt, was es heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Der Reto, der ist jemand, der hat früher auch gerne Leserbriefe geschrieben. So an ganz normale Zeitungen oder so. Und da gab es ein Magazin, das hat geschrieben, oder die haben als Manager Sterne befragt, ne, wann neue Produkte zu lancieren sind. Und er hat einen Leserbrief geschrieben, hat so geschrieben wie, liebe Manager, frag doch nicht die Geschöpfe, sondern geh zum Chef direkt, der Meister weiß es besser, so in dem Sinne. Und dann hat er einen Brief zurückbekommen, worin dann stand, sehr geehrter Herr Pelli, ihr Christen müsst euer Mist immer dazugeben, wenn es um Esoterik geht. Und mit freundlichen Grüßen, bla bla bla. Einen schlimmen Brief, sagt er. Und er wusste gar nicht, was er damit machen sollte. Und dann hat er einen weiteren Brief geschrieben. Sehr geehrter Herr Bernauer, so hieß der, glaube ich. Ich würde Sie gerne kennenlernen. Können wir uns treffen? Und dann hat es keine 5 Tage gedauert, dann hat er zurückgeantwortet, hat er gesagt, sehr geehrter Herr Pelli, ich schreibe immer, wenn Christen Briefe schreiben, zurück. Noch nie hat sich ein Christ darauf gemeldet. Ich komme gerne zu Ihrem Treffen. Und die haben sich ein paar Mal getroffen. Das stelle ich mir auch sehr seltsam vor. Das ist wie so ein Date. Muss erst mal gucken. Ne? Ich mit der Rose oder so, oder einen Platz ausgemacht. Die haben sich in irgendeinem Café getroffen, haben sich auch mehrfach getroffen. Und letztlich bei einem letzten Treffen hat er erzählt, dass der gesagt hat, Mensch Reto, unsere Gespräche werden mir in der Ewigkeit nochmal weiterhelfen. Das ist nicht so, dass der sich bekehrt hätte. Aber der hat ihn hinterfragt, hatte sich die Geschichte von ihm erzählen lassen, ich kürze das einfach ab, und hat rausgekriegt, also Geschichte mit Kirche, der ist schon als Kind vom Pfarrer geschlagen worden und so weiter. Und hatte natürlich einen ganz anderen Eindruck von Christen. Und das war der Erste, der das mal hinterfragt hat, der eine andere Beziehung zu ihm hatte, wo er jetzt vielleicht ein anderes Bild kriegt. Und wir denken immer, das sind so schlimme Leute, die das so wegbügeln. Die haben eine Geschichte, die Leute. Kraft vom Interesse zeigen auch. Geht aber hin und lernt, was es heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Also Gemeinde ist nicht in der Welt, um zu urteilen, sondern um Begegnungen mit Gott zu schaffen. Ich denke, das ist unser Auftrag, die gute Nachricht weiterzugeben. Ich mag das kurz noch zusammenfassen in diese 3 Punkte, damit ihr euch die merken könnt. 3 Sachen, um Interesse zu zeigen. Schau die Menschen an, ansehen, gib ihnen Wertschätzung. Nimm echt Anteil am Leben und stelle Fragen. Und diene den Menschen mit Barmherzigkeit. Diese drei Sachen, die sind sehr, sehr wichtig. Und die helfen uns. Weißt du, wenn eine Verletzung da ist, dann kann man auch reagieren. Dann kann man darauf eingehen, mit Barmherzigkeit kommen, mit Vergebungsangebot. Kann darüber reden, man kann für die Leute beten. Wenn ich darüber hinweggehe, dann ist das nicht möglich. Ich möchte uns zum Schluss noch einen Vers vorlesen, der das Ganze sehr gut zusammenfasst und der im Grunde alles sagt. Aus dem 1. Korinther 13. Wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja, mit Engelszungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf den anderen herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn diese Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie. Sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Amen. In Anbetracht der Zeit können wir uns unter den Segen Gottes stellen und ich bete noch kurz. Wir stehen auf dazu, wenn es geht. Jesus, danke für dein Interesse an uns, dass du uns immer wieder verstehen willst, dass du uns ansiehst. Jesus, danke, dass du uns lehren möchtest, was es heißt, echtes Interesse an anderen Menschen zu zeigen. Dass wir erleben, dass es ein Schlüssel ist, wenn man andere versteht, wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnen kann. Ich bitte dich, hilf uns dabei. Alleine schaffen wir das nicht. Und vergib uns, wo die Liebe nicht da war bei uns, wo sie uns fehlte. Und gib uns neu von deiner Interessenliebe zu anderen. Von dir, Herr, wir brauchen das. Danke, dass du uns hilfst und uns in Begegnungen stellst. Dort, wo wir unser Interesse zeigen und üben können. Wo wir stehen bleiben können und uns die Zeit nehmen, die Menschen anzusehen. Und barmherzig zu sein. Amen.